Deutschlandfunk. Kommentar. Weil er beim Eintritt in die AfD seine Mitgliedschaft in rechtsextremen Gruppierungen verschwiegen haben soll, annullierte der Bundesvorstand vor einigen Monaten die Parteizugehörigkeit von Andreas Kalbitz. Nach langem Streit legte Kalbitz den Fraktionsvorsitz in Brandenburg nieder. Heute hat die Landtagsfraktion Hans-Christoph Berndt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Damit bestätigt die Brandenburger AfD ihren strammen Rechtskurs, meint Christoph Richter. Rechts, rechter, rechtsextrem. So in etwa kann man die Programmatik der Brandenburger AfD beschreiben. Die Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden Hans-Christoph Berndt ist dafür ein Beleg. Der 64-Jährige ist ein hagerer Mann mit grauem Haar, Dreitagebart und rahmenloser Brille. Und ein Lautsprecher, ein rechter Netzwerker, der sich gern mit Neonazis, Anhängern der Rechtsrock- und Kampfsportszene umgibt. Mehr noch, der Chef des rechtsextremen Vereins Zukunft Heimat ist ein Mann der Straße, der lautstark, hemmungslos und schnell mit asylkritischen bzw. flüchtlingsfeindlichen Äußerungen bei der Hand ist. Er sucht die Nähe zu den neuen Rechten, wie dem Verein 1%, zu dem Institut für Staatspolitik des Kleinverlegers Götz Kubitschek und dem Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer. Institutionen, die alle Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes sind. Damit begibt sich die Brandenburger AfD zusammen mit Hans-Christoph Berndt auf dem Pfad hin zu einem Sammelbecken der extremen Rechten, eine Art NPD 2.0. Aktuell wettert Hans-Christoph Berndt, der auch gern den Intellektuellen gibt, lautstark, rabiat und scharf gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Maske ist für ihn ein Symbol der Unterdrückung. So agieren Scharfmacher, so agieren Demagogen. Das weiß die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion. Sie hat mit der Wahl von Hans-Christoph Berndt ein Zeichen gesetzt. Seht her, wir sind weiter auf dem scharfen Rechtskurs. Wir lassen uns Andreas Kalbitz nicht nehmen und setzen an seine Stelle jetzt Hans-Christoph Berndt. Hinter dessen fundamentalem, identitärem, nationalvölkischem Weltbild können sich viele AfD-Anhänger einvernehmlich versammeln. Widerspruch gibt es kaum. Und dass der in Ostberlin geborene Laborarzt Hans-Christoph Berndt vom Verfassungsschutz als ein erwiesener Rechtsextremist geführt wird, ist den Mitgliedern der Fraktion, man kann sagen, völlig Schnuppe. Irgendwie sind sie es ja alle auch. Die heutige Wahl hat was von einem Andreas Kalbitz Ähnlichkeitswettbewerb. Mit der AfD als Fundamentalopposition will Berndt das Land verändern, und zwar in Richtung eines autoritären, antiliberalen Staats. Im Gefolge 23 Abgeordnete, die im Gleichschritt marschieren, erst mit Andreas Kalbitz, jetzt mit Hans-Christoph Berndt. Aber die Wahl von Berndt ist mehr. Auch eine Kampfansage an den AfD-Bundesvorstand und dessen Sprecher Jörg Meuthen. Der von ihm initiierte Rauswurf von Kalbitz war für viele AfD-Anhänger in Brandenburg ein Affront. Mit der Wahl von Hans-Christoph Berndt geht man jetzt in die Gegenoffensive. Die Botschaft, seht her, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wenn ihr Kalbitz nicht wollt, dann kriegt ihr Berndt. Mit dessen Wahl, das sollte jeder wissen, hat sich die AfD in Brandenburg weiter radikalisiert, hält sie fest an einem stramm rechtsextremen Kurs.